by the end, you'll never ever know what I want. Never ever start to see that I was calling your name. Throw away the signs and say that everything will be alright. Will it make you move if I'm wiser? Leaving it to me, left to see that things get better. Please just follow. Just a crack in a stone. Herzlich willkommen zum Sunday Service, eine neue Ausgabe mit viel neuer Musik, auch wenn das Sommerloch herrscht. Es gibt noch einige Platten, die hier gehört würden, wollen, möchten von euch. Eben gerade zum Beispiel gab es Hjaltalín, ein Pop-Kollektiv aus Island, die gar nicht isländisch klingen von der Musik her, sondern eher so eine leichte Soul, so einen leichten Soul-Einschlag haben. Crack in the Stone heißt die neue Single von ihnen und das demnächst erscheinende Album Enter 4 gibt es dann ab August in den Läden. Heute in der Sendung gibt es Musik von Hot Chip Maps sind dabei, die Scud Mountain Boys, Waxahachie, außerdem The Elvins, guided by Voices, Daft Punk und Sonny and the Sunsets. So viel und noch viel, viel mehr her in der nächsten, weiß ich nicht, Stunden, Minuten, wie lange ihr das auch immer aushalten möchtet, bei dem tollen Wetter draußen. Weiter geht's mit einer Portion Soul und zwar mit Myron and E und ihrem Track Cold Game. Forever. Mama and daddy are nervous and scared, wishing that you come home. Worry about your whereabouts, 'cause you've been gone too long. I lay in bed wide awake, wondering if you're okay. But girl, I can't stop thinking about you, so I just close my eyes and pray. Such a cold game, it's such a cold game, such a cold game, it's such a cold game, such a cold game, such a cold game. Game, das war ein Track von Myron and E. Eigentlich könnten sie auch Myron and Eric heißen, denn Myron Glasper ist der eine, der andere heißt der Eric Cook. Die kommen zum einen aus Los Angeles, zum anderen aus der Nähe von New York, haben sich kennengelernt bei einer Tour von Blackalicious und jetzt eine Platte aufgenommen, Broadway, ihr Debütalbum. Übrigens das Ganze mehr oder weniger mit Unterstützung von den Soul Investigators, der Band aus Norwegen. Der Backingband von Nicole Willis hat hier sozusagen für den Instrumentalpart gesorgt und Myron E. sozusagen singen darüber. Eine tolle Platte mit ganz, ganz viel Soul-Appeal. War auch letzte Woche ihr Album der Woche beim Sunday Service. Und dieses, wie soll man sagen, Qualitätsurteil bekam auch die Black Angels mal von mir zugewiesen, und zwar im April diesen Jahres. Indigo Meadow heißt das aktuelle Album der Band aus Austin, Texas. Davon nochmal ein Track für euch, und zwar Love Me Forever. Hey. Love Me Forever. Das waren die Black Angels. Auf ihrem vierten Album Indigo Meadow vermeiden sie, dass ihr Psychedelic Pop, der sehr an die 60er Jahre erinnert, ausufert und in Gitarrensoli sich verliert und das Ganze dann in ellenlangen Tracks sozusagen keinen mehr interessiert. Stattdessen sind die Songs relativ gut komprimiert, auf den Punkt gebracht und spannen den Bogen eigentlich von Bands wie Velvet Underground bis hin zu den 13th Floor Elevators. Wer auf 60s Musik steht, der kann hier gerne mal reinhören. Die Black Angels, eine Band aus Austin, Texas. Die Caviar Days sind zwei Schwestern aus Schweden. Die heißen Lina und Maya Westin, haben schon 2012 ihr Debütalbum veröffentlicht, welches diese Tage dann irgendwann auch hierzulande zu haben sein wird. Wir hören von ihnen den Track When the Light is Breaking, Caviar Days. Ein Track mit ganz viel 60s Appeal, When the Light is Breaking. Nicht aus den 60ern, sondern aus dem Jahre 2013. Caviar Days waren das gerade. Zwei Schwestern aus Schweden. Ich wundere mich mal, wie viele Geschwister eigentlich so Musik machen, wenn man mal Statistiken aufführen würde über Bands, die, weiß ich nicht, Ehepaare beinhalten, Geschwister, Brüderpaare, was auch immer, würde man wahrscheinlich auf ziemlich viel kommen, prozentual gesehen. Auf jeden Fall, die beiden hier, Caviar Days, veröffentlichen ihr gleichnamiges Album. Im September kommt's raus, aber wie gesagt, die Single hier ganz frisch auf dem Markt sozusagen. Frisch auf dem Markt sind auch die British Knights. Bei British müsst ihr euch die beiden E's weglassen, das hat wahrscheinlich die Drucktinte nicht mehr gereicht beim Plattencover oder beim Bandnamen, wie auch immer. Also British Knights ohne I ist ein Produzentenkollektiv aus Süd-London, die in der Blogosphäre schon mit Grünklee gelobt werden. Und jetzt gibt's den ersten offiziellen Release, eine Doppel-A-Seiten-Single, wie es so schön heißt. Wir hören davon mal die Rückseite. Haste, hier kommen British Knights. British Nights hier bei ihrem Track Haste, auch mit so ein bisschen, sag ich mal, Hang dazu, R&B und Soul-Elemente mit aufzunehmen bei ihrem elektronischen Versatzstückchen hier. Wie gesagt, der Track von der ersten Single von British Nights. Andererseits heißt If I Was Two. Der Track gerade eben hat mir aber dann doch einen Tick besser gefallen. Wer ist eigentlich die hardest working Band der Elektronik-Szene? Ich würde fast schätzen Hot Chip. Sind viel unterwegs, nehmen viele, viele Platten auf und haben eine neue Maxi am Start. Dark and Stormy. Und die kommt jetzt. Thank you. Chip mit ihrem Track Dark and Stormy. Eher ein mittelmäßiger Track, wenn man das an dem Gesamtkatalog von Hot Chip vergleicht. Und ich weiß nicht, warum die Band so viele Alben und so viele Tracks raushaut, wie es nur geht. Wahrscheinlich wissen sie auch um die eigene Vergänglichkeit und wissen wahrscheinlich auch, dass sie ihren Zenit inzwischen überschritten haben und solange noch die Aufmerksamkeit, die Fans, die Medien da sind, sollte man das vielleicht ausnutzen. Ich finde das, ich weiß nicht, ob diese Strategie wirklich sinnvoll ist, aber das scheint mir gerade auf jeden Fall ein bisschen die Devise bei Hot Chip zu sein, die ja sehr, sehr aktiv sind, mit anderen Bands auch noch. Joey Goda ist mit den The Two Beers noch unterwegs und Alexis Taylor, der Sänger mit About Group, und diese About Group hat auch gerade eben mit Between the Walls eine Platte veröffentlicht, die mir dann irgendwie doch einen Tick besser gefällt, vor allen Dingen, weil das Ganze eher Richtung Improvisation, Free Jazz und sonstigen Anleihen geht. Hier kommen die About Group mit ihrem Track I Never Lock That Door. When I go out in the morning, I make sure I set a warning. I lock the door securely and I never wander surely. When I go out of an evening, I make sure that as I'm leaving, every bolt is fastened tightly, and I head out for the night. But there's one place that's always open, and you'll find me if you're hoping to be mine for all of time. I never lock that door. I never lock that door of my heart from my daylight's close and start. For you, my love, no keys required. When I come home, love's not tired. Open arms will always greet you, and my happiness will meet you. Come a knocking, cause I never lock that door. I never lock that door of my heart from my daylight's close and start. For you, my love, no keys required. When I come home, love's not tired. Open arms will always greet you, and my happiness will meet you. Come a knocking, cause I never lock that door. When get both this fast and tightly. And I head out for the night. But there's one place that's always open, and you'll find me if you're hoping to be mine for all of time. I never lock that door. I never lock that door of my heart from my daylight's close and start. My love, no keys required. When I come home, love's not tired. Open arms will always greet you, and my happiness will meet you. Come a knocking, cause I never lock that door. I never lock that door of my heart from my daylight's close and start. For you, my love. When I come home, love's not tired. Open arms will always greet you, and my happiness will meet you. Come and knock in, cause I never lock that door. Come and knock in, cause I never lock that door. Sunday Service, und als langjährige Hörer habt ihr auf jeden Fall erkannt, wer das gerade eben war, anhand schon der Stimme, hoffe ich zumindest. Guided by Voices mit ihrem Sänger Robert Pollard. Xenopariah, der Track von ihrem neuesten Album English Little League, so rum heißt das Ganze. Und ich bin ein bisschen enttäuscht über das Album. Nicht, dass das schlecht ist, aber das, was die Band letztes Jahr veröffentlicht hat, war dann irgendwie doch um einiges besser. Wir nennen uns 2012, hat sich die Band Anfang des Jahres wieder vereinigt, oder es war sogar Ende 2011, glaube ich. Haben dann 2012 drei Alben rausgebracht, die alle ziemlich großartig waren. Und Robert Pollard hat nochmal zwei Solo-Alben zwischendurch veröffentlicht, die auch den gerade bei Voices-Alben in nichts nachstand. Und ja, jetzt habe ich eigentlich gefreut auf das neueste Werk English Little League. Kam auch schon vor einigen Wochen raus, Anfang Mai. Aber ich habe dann wirklich lange gebraucht, zu Hause in die Platte reinzukommen, habe die viel gehört und so nach und nach so ein paar Tracks entdeckt, die dann auch wirklich ganz gut sind, aber auch ein paar sind dabei, wo ich denke so, na mein Gott, die hätten irgendwie auf so einen B-Seitenkatalog gerne gekonnt, aber nicht auf ein reguläres Album. Trotzdem natürlich keine schlechte Platte, aber die hohe Qualität, die die Band ansonsten hat, der kann sie hier nicht gerecht werden. Noch ein Track von Guided by Voices, und zwar der Song Island, She Talks in Rainbows, ein schöner, auch ein bisschen 60s-Appeal-Song von Robert Pollard und seiner Band. Thank you. Island, in Klammern, She Talks in Rainbows. Das waren Guided by Voices und bei dem Track gerade eben natürlich nicht Robert Pollard gesungen, sondern Tobin Sprout, der andere Sänger und Songschreiber, der bei der Band aktiv ist, der eigentlich zumindest bei Live-Konzerten nie singen darf, weil Robert Pollard dann sagt, was soll ich denn tun? In der Regel steht er wirklich vorne, singt ins Mikro und macht da so kleine Lasso-Spielchen mit. Ansonsten die Gitarrenparts und die Bassparts, die überlässt er seinen Mitstreitern und andere Leute dürfen auf jeden Fall live nicht singen. Auf dem Album sieht das anders aus. Tobin Sprout auf jeden Fall hier bei seinen eigenen Tracks an den Vocals zu hören und seine Soloalben, die vor einiger Zeit mal erschienen sind, zweiter Stück gab es da mal, sind auch nicht zu verachten. Noch ein Track von Guided by Voices und zwar Trash Can Full of Nails. Trashcan Full of Nails, Guided by Voices, hier wieder mit Robert Pollard an den Vocals. Der Track von dem neuesten Album English Little League, das 19. Album von Guided by Voices, der Band aus Dayton, Ohio, die seit 83 Musik macht und zwischendurch mal eine 6-jährige Pause einlegte. Aber jetzt wieder auch mit dem Original-Line-Up, das wurde zwischendurch auch mal ausgewechselt, wieder seit 2 Jahren, 1,5 Jahren mehr oder weniger musiziert. Würde mich freuen, wenn die Band mal in Europa auf Tour kommt, aber ich glaube, das machen sie nicht. Die spielen nur noch ab und zu in den USA. Mehr Bock haben die alten Herren einfach nicht mehr auf Tourstress und ich glaube, so auf Matratzenpennen im Flur müssen sie eh nicht mehr, sondern können sich schon teure Hotels leisten, aber trotzdem muss ja nicht sein, wenn man es nicht nötig hat. Pure Bathing Culture sehen das sicherlich anders. Die Band kommt auch aus den USA, glaube ich. Na, nicht ganz sicher, können auch aus England kommen. Haben bisher erst eine EP veröffentlicht und das im letzten Jahr. Und jetzt gibt es demnächst ihr Debütalbum. Das wird heißen Moon Tides. Und davon schon mal für euch die erste Single, Pendulum. Hier kommt Pure Bathing Culture. Mit einem verwaschenen Sound. Das würde ich bei diesem Bandnamen auch auf jeden Fall erwarten. Pure Bathing Culture hörten wir mit ihrem Track Pendulum.